wie ein Komet, der verglüht und fällt. So fühlt sie sich auf dieser Welt. Er war ihr Mann, ihr Freund, die große Liebe. Sag, wer schreibt das Buch, das sich Leben nennt? Erst heiß geliebt und dann Herz getrennt. Doch Tränen machen stark für neue Ziele. Sie hatte Angst, allein zu sein und dass ihr Herz daran zerbricht. In Wahrheit sah sie endlich wieder Sonnenlicht. Ihr Gefühl.